Nouriel Roubini, bekannt geworden durch seine richtigen Vorhersagen zur Weltfinanzkrise 2007 bis 2009, bezweifelte die Fähigkeit Italiens, sein Schuldenproblem aus eigener Kraft zu lösen und sah als einzige Lösung an, dass die EZB den Zins auf Null senkt und zur Kursstützung unbegrenzt Anleihen kauft. Nobelpreisträger Paul Krugman erneuerte einerseits seine grundsätzliche Kritik am Euro. Ja, es gibt für den Euro keinen gemeinsamen homogenen Wirtschaftsraum. Damit fehlte auch die Voraussetzung für eine gemeinsame Währung. Deshalb war das Euro-Projekt ein schwerer Fehler. Andererseits war er wie Roubini der Meinung, dass der jetzige Euroraum nur zu retten sei, wenn die EZB unbegrenzt Staatsanleihen kaufe, und äußerte drastisch: In Extremlagen bricht man eben die Regeln. Aus EZB-Sicht heißt es, entweder das oder wir lassen den Euro auseinanderbrechen. Dann können wir die Gemeinschaftswährung vergessen. Bei deutschen Ökonomen waren die Reaktionen gespalten, aber prominente Namen unter ihnen trommelten in die gleiche Richtung. Bert Rürup, langjähriger Vorsitzender des Sachverständigenrats für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung, sprach sich dafür aus, der EZB das Mandat einzuräumen, in unbegrenztem Umfang Anleihen von Euro-Ländern aufzukaufen. Nur durch so einen letzten Garanten kann verhindert werden, dass aus der Angst vor einem Bankrott eine self-fulfilling prophecy wird. Er sagte ganz klar, die Ausübung dieses Mandats bedeutet eine Monetarisierung von Staatsschulden, was im deutschen Verständnis eine schwere, ordnungspolitische Sünde darstellt. Gegenüber den aktuellen Risiken müsse die deutsche Urangst vor einer Inflation zurückgestellt werden. Peter Bofinger, Mitglied des Deutschen Sachverständigenrats für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung, machte sogar den ungewöhnlichen Schritt, gemeinsam mit dem Erzkapitalisten und erfolgreichen Spekulanten George Soros für einen unbegrenzten Ankauf von Euro-Staatsanleihen durch die EZB zu werben. In eine ähnliche Richtung äußerten sich verschiedene Chefvolkswirte von Großbanken als Interessenvertreter der Bankenwelt. An Italien entscheidet sich das Überleben der Währungsunion, sagte der prominenteste unter ihnen, Thomas Mayer, der Chefvolkswirt der Deutschen Bank. Die EZB müsse ein Limit von 5% für die Renditen italienischer Staatsanleihen festsetzen und bereit sein, dieses Zinsniveau zu verteidigen, und zwar mit unbegrenzten Mitteln. Die meisten Befürworter sahen das Risiko, dass die Inflation durch Monetarisierung der Staatsschuld steigen könne, aber das galt als das kleinere Übel. Fragen des Moral Hazard, wenn man auf diese Art unsoliden Staatsschuldnern hilft, traten in der Debatte um die Schuldenkrise Italiens zunächst völlig zurück. Holger Schmieding, der Chefvolkswirt der Berenberg Bank, brachte in seinem Beitrag zur Diskussion die Problematik auf den Punkt, indem er sagte, die Hauptzutat, die fehlt, um das Vertrauen zurückzubringen, ist eine klare Stellungnahme der EZB, dass sie im Fall der Fälle jeden Euro-Staat gegen eine irrationale Marktpanik schützen wird. Schmieding wollte zwar das von ihm geforderte unbegrenzte Eingreifen der EZB verbinden mit harten und öffentlich gesetzten Bedingungen an die Finanzpolitik der vom Marktmisstrauen betroffenen Staaten. Damit würde allerdings die EZB eindeutig ihr Mandat überschreiten. Es zählt auch bei weitester Auslegung nicht zu ihren Aufgaben, den Staaten des Euroraums konkrete Vorschriften für ihre Finanzpolitik zu machen. Dass solche Vorschläge im Herbst 2011 überhaupt in den Raum gestellt wurden, zeigt die heillose Verfilzung von Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten, die sich ergibt, wenn man einmal die klaren Regeln des Maastricht-Vertrages verlassen hat. Der frisch ins Amt gekommene EZB-Präsident Mario Draghi reagierte auf den wachsenden Druck flexibel, aber doch zunächst unnachgiebig und mit großer Trockenheit, als er im Europäischen Parlament erklärte, die EZB handelt vertragsgemäß. Sie sollte nicht aufgefordert werden, Dinge zu tun, die nicht im Vertrag stehen. Offen blieb in der hektischen Diskussion des Herbstes 2011, wer eigentlich entscheidet, wann die von Schmieding und anderen ins Feld geführte irrationale Marktpanik herrscht. Man kann Anlegern auch kaum Irrationalität vorwerfen, wenn sie damals die Positionen einnahmen, griechische Anleihen gar nicht und italienische nur bei einer Verzinsung von 7% zu kaufen. Schließlich muss Air Berlin für seine Anleihen auch deutlich höhere Zinsen zahlen als beispielsweise die Lufthansa. Tatsächlich geht es bei der im Herbst 2011 so heftig aufgeflammten und bis heute anhaltenden Diskussion um ein großes politökonomisches Powerplay. Zu den Protagonisten einer monetären Finanzierung von Staatsschulden durch die EZB zählen die Mehrheit angelsächsischer Ökonomen, der größte Teil der englischsprachigen Wirtschaftspresse und die meisten Vertreter von Banken. Sie möchten die EZB prinzipiell als Lender of Last Resort für die Staatsverschuldung im Euroraum etablieren. Und es ist ihnen ziemlich gleichgültig, dass dies die Regeln der Währungsunion völlig verändern würde. Denn natürlich liegt das Ausfallrisiko für die von der EZB gehaltenen Anleihebestände letztlich bei den Eigentümern der EZB, den Nationalstaaten. Anleihekäufe durch die EZB sind ein Element gemeinsamer Haftung, genauso wie Kredite durch den EFSF oder Eurobonds. Am Ende liegt die Haftung aber nicht bei allen, sondern nur bei jenen, die noch zahlungsfähig sind. Ein immer größerer Teil der Staatsschulden im Euroraum von 8 Billionen Euro wird damit wirtschaftlich gesehen von Deutschland verbürgt.